ORAD.de, one app a day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer Android-App, der App Resplash. Wie immer erstmal die technischen Daten. Erforderliche Android-Version ist 5.0 oder höher. Aktuelle Version zum ist 1.0.9. Es gibt In-App-Käufe zwischen 79 Cent und 11,99. Zu denen bin ich überhaupt noch gar nicht gekommen. Und bei 311 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,7 Sternen. Ich lese einmal einen Teil der Beschreibung vor. Nein, die ganze. Resplash is powered by Unsplash.com. Unsplash.com ist ja wohl eine Website, die teilweise oder dauerhaft oder wie auch immer kostenfreie zur Benutzung Bilder bietet. Browse über 100.000 High-Resolution Photos, Material, Design, Download RAW Photos, set as Wallpaper straight from the app. View User Profiles, Curated Collections, Photo Stats and EXIF Data. Log in to like photos and update your profile, various layout options. Also, eben Bilder von dieser Unsplash.com Seite. Ihr könnt RAW-Fotos runterladen, ihr könnt irgendwie euch da anmelden, ihr könnt euer Profil updaten, ihr könnt Bilder liken, ihr könnt Fotostats angucken, EXIF-Daten angucken, Profiles von anderen Usern, Collections könnt ihr angucken. Ihr könnt Bilder direkt als Wallpaper nutzen. Unsplash free. Do whatever you want. A high resolution photos. Also man kann nur mit diesen Bildern machen, sie nutzen, wie man auch immer will. Ich für meinen Teil habe von diesen Bildern, das sind wirklich sehr, sehr, sehr schöne Bilder dabei. Das muss man mal ganz klar sagen. Die bis jetzt nur genutzt, hier und da mal für ein Wallpaper auf meinem Smartphone. Und dafür kann ich persönlich die App empfehlen. Ich weiß nicht ganz genau, wie das ist mit Lizenzen etc. Interessiert mich persönlich jetzt auch nicht. Ich kann die Bilder nutzen für Wallpaper und das mache ich gerne. Super App. Schöne App. Sehr, sehr, sehr schöne Bilder. An der App gibt nichts zu meckern. Download-Empfehlung. Daumen hoch. Klasse. 5 Sterne. 5 von 10 Sternen meinetwegen auch. Ihr merkt, ich bin begeistert. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.